O Herr Jesus, dass man dich im Staube ehrt, dass man dich beständig lobt und ehrt. Niemand bist du, wie du, meine Seele jauchzt dir zu, meine Seele jauchzt dir freudig zu. Von der dein Blut hat dich erlöst, dass ich ewig sei erlöst, dass ich nun auf dir sei getröst. Von der Erde, reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir huldreich mich an, sag's mir, dass ich kommen kann, sag's mir, dass ich zu dir kommen kann. Und dass du der Sabbat schuld, der selbst nach deiner Schuld nicht gedenkst nach deiner Gnade. Mach mich los, mache mein.